die Sonne am Morgen scheint mir grausam ins Gesicht, mahnt mich Zeit zum Aufstehen. Oh bitte nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt noch nicht. Oh, mein Kopf brummt ein Lied mir. Ich trank wohl gestern bis früh um vier. Versuch mich zu erinnern, was da war. Ach ja, in der Bar, da tanzten wir. Solo und Rock bei Wodka, Cola und Bier. Ich bin ja beim Tanzen stets dabei. Oh, ich tanzte für zwei. Als unsere Show dann war.